Kundgabe 2265. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.03.1942. Ernste Mahnung, die geistige Arbeit allem voranzustellen. Leihet mir euer Ohr, die ihr mir treu ergeben seid und vernehmet. Mein Auftrag ist nur zu erfüllen unter Hintenansetzung der irdischen Verpflichtungen. Es werden an euch Anforderungen gestellt werden, die euch der Arbeit für mich zu entziehen drohen, und ihr werdet nicht wissen, was ihr tun sollt. Meine Obhut und Sorge werdet ihr jedoch niemals zu entbehren brauchen. Und was euch irdisch verloren zu gehen scheint, das ersetze ich euch tausendfach, so wie ihr mir dienet, unter Aufbietung aller Kräfte. Es wäret nur eine kurze Zeit, dass ihr für mich tätig sein könnt. Und diese Zeit sollt ihr nützen und immer nur meiner Mahnung gedenken. Denn es hängt das Seelenheil unzähliger Menschen ab von eurem Wirken auf Erden. Was ihr irdisch hingebet, das ist wertlos für die Ewigkeit. Und darum lasset mich allein euer Herr sein, dessen Arbeit zu verrichten euer einziges Bestreben sein soll. Ihr geht wohl großen Drangsalen entgegen, doch mit meiner Hilfe werdet ihr sie überwinden. Und ihr dürfet auch unbesorgt sein. Ich schütze euch vor Not und Bedrängnis, so ihr nur gläubig meine Hilfe erwartet. Lasset alles an euch herankommen und sehet unverzagt in die Zukunft. Unterbrechung.